Eines Tages wird er gemerkt haben, dass seine Einschulung richtig war. Und war genial in die Regel. Wie soll es sein? Gleich schon verliert. Gleich den Arm. Gut gestreckt. Hast du nur Hass und Gewalt gesehen? Lass jetzt erst von dem Rennen raus. Ist auf mit den letzten Leuten heraus. Ballala! Ist ein starker Krieger. Nicht mehr mal laut, die wir verlieren. Ballala! Ist ein starker Krieger. Nicht mehr mal laut, die wir verlieren. Ballala! Ist ein starker Krieger. Nicht mehr mal laut, die wir verlieren. Ballala! So starke Krieger, ich bin bei der Hunde wie Verlierer. So starke Krieger, ich bin bei der Hunde wie Verlierer. Ballala! So starke Krieger, ich bin bei der Hunde wie Verlierer. Ballala! Starke Krieger, ich bin mein Ort, den ich verliere. Ballala! Ich bin so starke Krieger, ich bin mein Ort, den ich verliere. Ballala! Ich bin so starke Krieger, ich bin mein Ort, den ich verliere. Ballala! Ballala!